Erster Adam, Seth und Enos. Zweiter Kenan, Mahalal und Jared. Dritter Henoch, Methuselah und Lamech. Vierter Noah, Sem, Hem und Japhet. Fünfter die Söhne von Japhet waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Sechster die Söhne von Gomer waren Ashkenas, Rephat und Togarma. Siebter die Söhne von Javan waren Elisha, Tarshis, die Kittiter und die Rodaniter. Achter die Söhne von Hem waren Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Neunter die Söhne von Kusch waren Seba, Havila, Sabta, Rama und Sabtecha. Die Söhne von Rama waren Saba und Dedan. Zehnter Kusch war der Vater von Nimrod. Nimrod war der erste starke Herrscher auf der Erde. Elfter Misraim war der Vater der Luditer, Anamiter, Lehabiter und Naphtuhiter. Zwölfter er war auch der Vater der Patrositer und Kasluhiter. Von ihnen kommen die Philister und die Kaftoriter. Dreizehnter Kanaan war der Vater von Sidon. Sidon war sein erster Sohn. Danach kam Het. Vierzehnter auch die Jebusiter, Amoriter und Girgasiter gehören dazu. Fünfzehnter ebenso die Hiviter, Akiter und Siniter. Sechzehnter und die Avaditer, Zimariter und Hamatiter. Siebzehnter die Söhne von Sem waren Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram. Auch Hul, Geter und Masch gehören dazu. Achtzehnter Arpachshad war der Vater von Schelach. Schelach war der Vater von Eber. Neunzehnter Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Peleg. In seiner Zeit teilten sich die Menschen auf der Erde. Sein Bruder hieß Joktan. Zwanzigster Joktan war der Vater von Almodad, Shelef, Hazarmavet und Jarach. Einundzwanzigster auch Hadoram, Usal und Dikla waren seine Söhne. Zweiundzwanzigster ebenso Ebal, Abimael und Saba. Dreiundzwanzigster und Ophir, Havila und Jobab. Das alles sind die Söhne von Joktan. 24. Sem, Arpachshad und Schelach. 25. Eber, Peleg und Regu. 26. Seruk, Nahor und Terach. 27. Abram. Das ist Abraham. 28. Die Söhne von Abraham waren Isaac und Ismael. 29. Das ist ihre Familie, Nebajot war der erste Sohn von Ismael. Dann kamen Kedar, Adbel und Mibsam. 30. Mishma, Duma, Massa, Hadad und Tema. 31. Jetur, Nafish und Ketma. Das sind die Söhne von Ismael. 32. Abraham hatte eine Nebenfrau. Sie hieß Ketura. Ihre Söhne waren Simran, Jokshan, Medan, Midian, Yishbak und Shuach. Die Söhne von Jokshan waren Saba und Dedan. 33. Die Söhne von Midian waren Epher, Epher, Henoch, Abida und Elda. Alle diese kommen von Ketura. 34. Abraham war der Vater von Isaac. Die Söhne von Isaac waren Esau und Israel. 35. Die Söhne von Esau waren Eliphas, Regel, Josh, Jalam und Korach. 36. Die Söhne von Eliphas waren Teman, Omar, Zephi, Gatam, Kenas, Timna und Amalek. 37. Die Söhne von Regel waren Nahat, Serach, Shammah und Missa. 38. Die Söhne von Saya waren Notan, Shobal, Zibion, Anna, Dishon, Ezer und Dishan. 39. Die Söhne von Notan waren Hori und Homam. Die Schwester von Notan hieß Timna. 40. Die Söhne von Shobal waren Alwan, Manahat, Ebal, Shefi und Onam. Die Söhne von Zibion waren Aya und Anna. 41. Der Sohn von Anna war Dishon. Die Söhne von Dishon waren Hamran, Eshban, Yitran und Keran. 42. Die Söhne von Ezer waren Bilhan, Savan und Jakan. Die Söhne von Dishan waren Uz und Aran. 43. Es gab Könige im Land Edom. Das war vor den Königen in Israel. Bela war der Sohn von Beor. Seine Stadt hieß Dinhaba. 44. Bela starb. Dann wurde Jobab König. Er war der Sohn von Serach aus Bozra. 45. Jobab starb. Dann wurde Hoscham König. Er kam aus dem Land der Temaniter. 46. Hoscham starb. Dann wurde Hadad König. Er war der Sohn von Bedad. Er besiegte die Midianiter im Land Moab. Seine Stadt hieß Avit. 47. Hadad starb. Dann wurde Samla aus Masreka König. 48. Samla starb. Dann wurde Sol aus Rehoboth am Fluss König. 49. Sol starb. Dann wurde Baalhanan König. Er war der Sohn von Achbor. 50. Baalhanan starb. Dann wurde Hadad König. Seine Stadt hieß Pagi. Seine Frau hieß Meetabel. Sie war die Tochter von Matret. 51. Hadad starb. Die Anführer von Edom waren Timna, Alva und Jetet. 52. Oholibama, Ela und Pinon. 53. Kenas, Teman und Mibzar. 54. Magdil und Iram. Das sind die Anführer von Edom.